1. Simson reist nach Gaza, wo ein Prostituiert aufsucht und die nach Bayer verbracht. 2. Als die Bewohner von Gaza erfuhren, dass Simson in der Stadt war, stellten sie den Ort und lauerten im die ganz nacht Stadter auf, wo bei sie planten, in erst bei Tagesanbruch zu toten. 3. Simson blieb jedoch ne bis Mitternacht liegen, stand down auf und riss die Torflügel der Stadt mitsamt den Pfosten und dem Riegel aus der Verankerung, sie auf einen Berg gegenüber von Hebron zu Trajan. Fuck, keine Zeit später verliebter sich im Talsorg in ein Frau namens Delilah. 5. Die Fürsten der Philister suchten sie auf und versprachen a Jewels 1100 Silberstück, falls sie Simson dazu bracht, das Geheimnis seiner Stork und seiner Verwundbarkeit preiszugeben. 6. Daraufhin bat Delilah Simson, zu veriten, wo dercht sein enorm Kraft besitzend mit welchen Mittelmann in Fesseln kon, in zu bezwingen. 7. Simson antwortet dass sein Stork verlieren und wie ein gewöhnlicher Mensch wer den Word, wenn man in mit sieben frischen, noch fügten seinen Band. 8. Die Philisterfürsten brachten daraufhin sieben solche seinen, mit denen sie in fesselt, warend du sich in Sicherheit wanti. 9. Warend manner im Hinterhalt waterten, rief sie aus, dass die Philister über in Cayman, doch Simson zeris die seinen so muhalos y einen verbrannten faden, so das sein Geheimnis verborgen blieb. 10. Delilah warf im vor, sie getorsten balugen zu haben, und drangti in ernute, das war mittel zu nennen, mit dem man in binden kon. 11. Klart das schwark y jeder ander mensch wer, falls man in mit volig neuen stricken fesseln word, die noch nifer ein arbeit verwendet worden wären. 12. Delilah nahm daraufhin new stricken band in fest, doch als sie in vor den Philisten warnte, risse die fesseln y einen dunnen zwern von seinen armen. 13. Ernut bischwert sich Delilah über sein Lügen und verlangte die Wahrheit, woraufhin sagt, sie muss sein sieben Locken mit dem Gueb eins Webstuhls verflechten. 14. Sie befestigt sein Haar mit einem Flocken Webstuhl, warende Schlief, doch nach ihrem Warnruf erwacht und riss den Flock samt dem Gueb infasch heraus. 15. Delilah hielt im vor, dass sein Lieb nicht aufrichtig sein kon, dar sie bereits dreimal hintergangen und das Geheimnis seiner Stork verschwiegen habe. 16. Sie in taglich mit ihren Vorwürfen bedrängten in so sehr Qualte, dass Lebensmüde word, gab schließlich ihrem Drängen nack. 17. Offenbart die ganz Wahrheit und erklart, dass als Gottgeweihter niemals geschoren word sein Haar abgeschnitten, so verlies in sein Kraft. 18. Als Delilah erkannte, dass diesmal die Wahrheit anbetrot hat, informiert sie die Philisterfürsten, die daraufhin mit dem Versprochen in Geld zu Zurück kehrten. 19. Sie ließ ihn auf ihrem Schoss einschlafen und rief einen Mann herbei, der im die sieben Lockenabschnitt, woraufhin sein Stork schwanden der Werlos word. 20. Als sie in ernute warnte, erwachte und glaubte, sich y zuvor befreien zu konnen, one zu bemerken, dass der Herr sich von im abgewandt hat. 21. Die Philister nahmen in fest, stachen im die Organ aus und brachten in nach Gaza, wo in Ketten gelegt word und im Gefängnis die Muldrehen must. 22. Nach einiger Zeit begann sein Haar jedoch wieder zu wachsen, obwohl es zuvor vollständig abgeschoren worden war. 23. Die Fürsten der Philister versammelten sich ihrem Gott Dagon ein großes Opfer dazu bringen und zu feiern, dass fein Simson in ihrer Hand gefallen war. 24. Auch das Volk preis seinen Gott, da dieser den Zerstörer ihres Lands und den Morder weiler ihrer Landslut besiegt hat. 25. In ihre Ausstellungen in Stimming verlangten sie, Simson aus dem Gefängnis zu holen, damit sie belustig, und stellten in Zwischen die tragenden Säulen des Tempels. 26. Simson bat den Jungen, der innen der Hand führte, in die Säulen. Berühren zu lassen, damit sich in ihnen abstutzen kon. 27. Das Gebord war volle Menschen, einschließlich aller Philisterfürsten, und auf dem Dach befanden sich etwa 3000 Personen, die Simsons Vorführung beobachteten. 28. Simson betiet zum Herrn und Fleck Gotten, imne noch ein einziges Mal Kraft zu verleihen, im sich für den Verlust seiner Organen den Philisten zu rächen. 29. Umfasst die beiden mittleren Hauptsäulen, auf denen das gesamte Gebäude ruht, und stemmt sich mit seiner ganzen Kraft gegen sie. 30. Mit dem Ausruf, das gemeinsam mit den Philisten sterben will, brachte das Haus zum Einsturz, wo dechim Todd mehr Menschen to Titels waren seines gesamten Lebens. 31. Sein Verwandten halten seinen Leichnam und begruben in ihm grab seines Vaters Manoah, a hat Israel insgesamt 20 Jahre lang als Richter angeführt.